بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnt im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, Allahs Segen, Heil, Barmherzigkeit und Frieden Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute, inshallah ta'ala, machen wir mit dem 97. Kapitel weiter. Und es geht um den Ghusl aufgrund von Janabah. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wir mit dem Kapitel erst nächstes Mal an, also dieses Mal anfangen, aufgrund der zahlreichen Hadithe, die diesbezüglich überliefert worden sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, das zu verstehen, und auch, dass das inshallah ein Grund ist dafür, dass wir das in die Tat umsetzen, so wie der Prophet es vorgemacht hat, alayhi salatu wassalam. Wir sind stehen geblieben beim Hadith Nummer 239 und ich lese einfach mal vor. Jubair ibn Mut'im radiallahu ta'ala anhu sagte, dass sie beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam den Ghusl aufgrund von Janabah erwähnten. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Was mich angeht, so gieße ich über meinen Kopf dreimal Wasser. Dabei zeigte er auf seine Hände. Und wir haben schon beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass der Prophet a.s. wenig Wasser zu benutzen pflegte. Und den Kopf, wie es in einer anderen Überlieferung heißt, jetzt wir gleich sehen werden, hat er in drei Teile geteilt. Dieser Hadith ist sehr allgemein. Wie hat er das konkret gemacht? Dreimal den Kopf gewaschen. Das berichtet uns Aisha jetzt. Radiallahu anhu, wir schauen uns auch den nächsten Hadith gleich dazu an. Sie sagte, radiallahu anhu, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Ghusl aufgrund von Janaba vollziehen wollte, verlangte er nach einem Behälter. Er schöpfte mit seinen beiden Händen Wasser. Er begann mit der rechten Kopfhälfte und wusch danach die linke. Dann nahm er mit beiden Händen Wasser und goss es auf seinen Kopf. Die Tatsache, dass er mit beiden Händen Wasser genommen hat, das ist, was wir als einen Mud bezeichnen. Das heißt, man macht seine beiden Hände zusammen und schöpft damit so viel Wasser, wie man kann. Das nennt man einen Mud. 4 davon sind ein Sa', 60 davon sind ein Wasq. Und das sind alles, wie gesagt, verschiedene Messeinheiten, die nach Volumen gemessen werden. Also wo es um das Volumen geht. Geht nicht um das Gewicht, geht nicht um die Länge, geht nicht um die Stückzahl, sondern es geht rein um das Volumen. Wir haben gesagt, dass der Vor- und Nachteil ist bei Volumen. Volumen sind immer gleich, egal wie schwer und wie leicht der Inhalt davon ist. Und ich weise noch einmal darauf hin, deswegen, als der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass wir als Muslime bei Zakat al-Fitr einen Sa' herzugeben haben, das sind 4 Mut, wie gesagt, dann hält man sich auch an einen Sa'. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, ein Sa' wiegt so und so viel Gramm, dann sagen wir ihm, von welcher Art Nahrung redest du überhaupt? Weil ein Sa' Reis ist nicht so schwer wie ein Sa' Datteln. Und ein Sa' Datteln ist nicht so wie ein Sa' Fleisch. Und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn es um Volumenangaben geht, dann kann man nicht das mit Gewicht wiedergeben, es sei denn, man redet von einer ganz bestimmten Art Nahrung, die man hergibt. Aber das muss dann, darf nicht nur Datteln sein, sondern welche Art von Datteln, ja, welche Sorte von Datteln. Deswegen sparen wir uns das Ganze und wir benutzen diese Begrifflichkeiten, und es hat auch einen Vorteil, dass wir diese Einheiten lernen und auch diese Sunna verstehen, wenn wir sie lesen mal wieder, irgendwo an einem Hadith. Entscheidend ist, das ist der Maßstab, und deswegen als ein Sahabi zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam diesen Vorschlag gemacht hat, ja, haben das viele andere oder alle anderen abgelehnt. Die haben gesagt, nein, also wir geben auch, also einer hat gemeint, ein Sa' von dem, was in Medina ist, entspricht etwa einem halben Sa' von dem, was wir in Damaskus haben. Okay? Und dann der Überlieferer hat gesagt, was mich angeht, so gebe ich weiterhin ein Sa' wie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, das ist eine freundliche Art der Ablehnung, weil das ist ein schöner Versuch, das mit dem Wert wiederzugeben, aber sich an die Sunna wortwörtlich zu halten, hat Vorrang und ist besser. Und das ist auch das, was von den Imamen dann auch so weitergegeben, unterrichtet wird, und dass man eben das nicht mit Wert mit wiedergibt oder mit dem Gewicht oder ähnliches. Auch diese Hadithe sind also praktisch eine Einführung in die Art und Weise, wie der Prophet ﷺ seinen Ghusl vollzogen hat. In Bezug auf den Kopf hat der Imam angefangen, vielleicht deswegen, weil eben der Kopf das höchste Körperteil ist. Allerdings bei der vollkommenen Art und Weise der Vollziehung des Ghusl, wie wir noch sehen werden, beginnt man nicht mit dem Kopf. Aber schauen wir uns einmal weiter. Entscheidend ist, dass der Imam darauf hinweisen möchte, dass der Prophet ﷺ sparsam mit dem Wasser umgegangen ist. Möge Allah ihn dafür belohnen. In der nächsten Überlieferung heißt es von Jumair ibn Umair, er sagte, ich, meine Mutter und meine Tante mütterlicherseits traten einmal bei Aisha radiallahu anha ein. Eine von ihnen sagte, wie pflegtet ihr den Ghusl zu vollziehen? Da sagte sie radiallahu anha, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte sich wie gewohnt für das Salah zu waschen. Dann goss er dreimal Wasser über seinen Kopf und wir gossen fünfmal, weil wir Zöpfe hatten. Diese Überlieferung erwähnt, dass er erst einmal den Wudu vollzogen hat und danach hat er dreimal Wasser über seinen Kopf gegossen. Dann kommt die andere Überlieferung, die wir vorher gesehen haben, von Aisha radiallahu anha, und auch in der ersten Überlieferung von Jubair was ibn Mut'im radiallahu anhu, wie er seinen Kopf gewaschen hat. Allerdings ist diese Überlieferung, abgesehen von ihrer Unauthentizität, nicht ganz genau, wie wir noch sehen werden, weil er hat nicht einen kompletten Wudu vollzogen, a.s.w., sondern richtigerweise hat er die Körperteile, die man beim Wudu wäscht, vorgezogen. Die Körperteile, die man beim Wudu wäscht, vorgezogen. Genauso wie bei der Totenwaschung auch. Bei der Totenwaschung sagt er, sallallahu alaihi wasallam, beginnt mit der rechten Seite und mit den Körperteilen des Wudu. Entscheidend ist beim Ghusl, dass der gesamte Körper gewaschen wird, das ist klar, sowohl beim Lebendigen als auch beim Verstorbenen. Aber die Frage ist, mit was beginnt man? Sunna ist es, mit den Wudu-Körperteilen zu beginnen und davon jeweils mit der rechten Seite und danach den restlichen Teil des Körpers. Die Aussage, wir gossen fünfmal, weil wir Zöpfe hatten, ist ein Hinweis darauf, dass es bei der Zahl es ist Sunna, es dreimal zu machen, aber wichtiger als diese Sunna umzusetzen ist, dass das Wasser auch die Kopfhaut erreicht. War es unterbrochen, ne? Ich habe das neu gestartet, falls sie nochmal unterbrochen wird, und verzeihen die Brüder uns. Wichtiger ist, wie gesagt, noch einmal den letzten Satz wiederholen. Wichtiger als die Umsetzung der Anzahl der Körperteile, wie oft man die Körperteile wäscht, meine ich, ist das natürlich, dass die Körperteile auch gewaschen werden. Ja? Deswegen, wenn man mehr schöpfen müsste, wie sie angedeutet hat, diese Überlieferung, dann ist das an sich kein Vergehen. Im Gegensatz, du musst es. Deswegen auch beim Ghusl, ist es Sunna, dass man den Körper dreimal wäscht. Aber wenn es erforderlich ist, wäscht man ihn auch fünfmal. Oder siebenmal. Denn es kann sein, dass nach dem fünften Mal immer noch Fäkalien austreten aus dem Verstorbenen. Dann wäscht man eben noch zweimal zusätzlich. Man endet immer auf eine Witterzahl. Das ist eine Sunna. Aber nicht, dass man sagt, man hat es einmal gemacht. Nein, man macht das, bis eben man seine Aufgabe erledigt hat. Wobei auch beim Ghusl vom Verstorbenen manche Gelehrte eine Höchstgrenze dann setzen, weil sie sagen, wenn danach noch irgendwas geschehen würde, dann braucht man nicht noch weitermachen, damit das Ganze auch mal ein Ende hat. Schauen wir uns die nächste Überlieferung an, die noch ein bisschen genauer jetzt eingeht auf die Waschung. Aisha radiallahu ta'ala sagte, Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Rusul auch in Folge Janaba durchführen wollte, ein anderer Brief von Suleiman sagt in seiner Vision, begann er damit, Wasser mit der rechten Hand in die linke Hand zu gießen. Bleiben wir kurz an dieser Stelle stehen, bevor ich den Hadith nochmal sage, ich gleich was dazu. Gemeint ist, heutzutage haben wir zwar Wasserhähne, aber das war ja damals nicht der Fall. Sondern damals hast du einen Krug gehabt, darin war Wasser, und jetzt darfst du nicht Folgendes machen, du darfst nicht mit deiner Hand reingreifen in das Wasser, weil wenn deine Hand schmutzig ist, verschmutzt du das Wasser. Und deswegen ist es Sunna, dass man erst einmal mit seiner rechten Hand Wasser in die linke Hand gießt, dreimal seine Hand wäscht. Also einmal gießen, dann waschen, nochmal gießen, waschen, nochmal gießen, dann waschen. Das ist die Sunna vor dem Wudu. Wenn man einen Wasserhahn hat, ist die Sache natürlich nicht mehr so problematisch. Okay? Aber das ist eine, wir haben gesagt, dass sich waschen und Wudu machen mit Wasserhähnen und Duschen hat den Vorteil der Einfachheit, aber hat den großen Nachteil, dass man die Sunna verlernt und hat den großen Nachteil, dass man mit dem Wasser verschwenderisch umgehen könnte. Deswegen ist es empfehlenswert, dass man zum Beispiel Wasser erst einmal auffüllt in einen Eimer und sich die Zeit nimmt. Wenn jemand sagt, ich habe es eilig und so, wir sagen, ach, ich rede nicht mit dir, wenn du es eilig hast. Mach, wenn du eilig hast, so wie es sein muss, wenn du eilig hast. Aber was ist, wenn du es nicht eilig hast? Ja? Dann versuch auch die Sunna umzusetzen, damit du auch die Sunna besser merken kannst. Ja? Weil man merkt sich viele Sachen dann viel besser. Musaddad sagte, der andere Überlieferer des gleichen Hadiths, er wusch seine beiden Hände, indem er vom Behälter in seine rechte Hand goss. Ne? So heißt es. Guck mal, wie genau die Überlieferer waren. Ja? Der eine hat einfach nur gesagt, er wusch seine Hände, der nächste sagt es deutlicher. Und hier sehen wir auch, zum wiederholten Mal sehen wir eine Überlieferung von Aisha radiallahu anha über den Russen. Ja? Und was bedeutet das? Das bedeutet ja, ihr müsst euch das einfach realistisch vorstellen, nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam stellen die Leute Fragen über Fragen, gerade an die Mütter der Gläubigen, die ihm am nächsten waren, sallallahu alaihi wasallam, und sie erzählt und erklärt und sie erzählt und erklärt und sie schreibt wahrscheinlich Bände mit ihren Worten, aber die Überlieferer, jeder fängt einen Teil davon auf. Ja? Und diese Überlieferungen werden dann genauso weitergegeben und wir haben eben diese verschiedenen, in Anführungsstrichen, Versionen, wobei es vielleicht um die gleiche Sitzung zum Teilweise ging. Ja, aber hier erzählt der eine, was er gehört hat, der andere, was er gehört hat. Und deswegen Überlieferungen, wie heißt das, je mehr dann von diesen Leuten dasselbe erzählen, desto authentischer ist es natürlich, ja, das ist ja logisch. Und je unterschiedlicher das Ganze ist, desto unwahrscheinlicher ist es wirklich, dass die Person das auch so gesprochen hat. Ja? Und deswegen kann man als Hadith-Gelehrter erst zu einem vernünftigen Entschluss kommen, wenn man eben alle verschiedenen Überlieferungen, dieses Puzzle zusammengefügt hat und schaut, was am Ende dabei rauskommt. Und dann gibt es eben manchmal keine Lösung für ein Rätsel. Man hat verschiedene Versionen eines Hadithes, die unterschiedliche Sachen aussagen und man weiß nicht, was damit anfangen soll. Der eine sagt links, der andere sagt rechts. Dann sagt der Gelehrte, diesen Hadith nenne ich Muttarib. Das heißt so viel wie widersprüchlich. Widersprüchlich im Sinne von, ich weiß nicht, was davon das Richtige ist, was davon das Falsche ist, aber beides kann nicht richtig sein. Also lasse ich den Hadith beiseite und handle weder nach dem einen noch nach dem anderen. Auch diese Form gibt es unter den Hadith-Gelehrten. Dann heißt es weiter, Musaddad sagte, er goss Wasser auf seine linke Hand. Jetzt guck, jetzt sagt der Überlieferer als Kommentar, ja, er goss Wasser von seiner rechten Hand in seine linke Hand. Vielleicht ist das ein anderer Ausdruck dafür, das Geschlechtsteil zu waschen. Ja, und diese Vermutung ist naheliegend. Warum? Weil wir wissen, dass es zur Sunna gehört beim Russel, die Hände dreimal zu waschen, danach die Geschlechtsteile zu waschen und danach seine Hände wieder zu waschen, nachdem man sich gewaschen hat. Und dann beginnt man mit dem, mit dem eigentlichen Russel, wobei man wieder mit den Händen beginnt. Man wäscht praktisch da zum dritten Mal seine Hände dreimal. Dann vollzog er den Wudu wie für das Salah, das heißt, er begann damit, wie man beim Salah auch beginnt. Hiernach tauchte er seine beiden Hände in den Behälter. Hiernach tauchte er, das heißt, nachdem er begonnen hat, wie man normalerweise beim Wudu beginnt, indem man seine Hände dreimal wäscht und nach dem dreimaligen Wäschen der Hände bis zu den Handgelenken wäscht man sich das Gesicht dreimal und danach geht man zum Kopf über. Und dann sagte sie nämlich, hiernach tauchte er seine beiden Hände in den Behälter und fuhr dann mit den Fingern durch die Haare. Wenn er das Gefühl hatte, dass das Wasser schon die Kopfhaut erreicht oder er die Kopfhaut gereinigt hatte, goss er dreimal Wasser auf seinen Kopf. Wenn dann noch etwas übrig blieb, goss er es über sich. Ja. Also das ist auch eine genauere Version dieses Hadithes. Also hat er a.s.w. mit dem Wasser in seinen Händen, dafür schon einmal gesorgt, dass das Wasser auch überall in die Kopfhaut gelangt. Denn wenn man nur Wasser rüberkippt und vielleicht dichtes Haar hat, muss es nicht unbedingt sein, dass das Wasser dorthin gelangt, wo es eigentlich hin gelangen muss. Aisha in einer anderen Überlieferung sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Ghusl aufgrund von Janaba vollziehen wollte, begann er damit seine Hände zu waschen. Dann wusch er seine Spalten und goss das Wasser darauf. Wenn er dann beide Hände gewaschen hatte, streckte er sie nach einer Wand aus und vollzog anschließend den Wudu und er goss Wasser über seinen Kopf. Was ist hier neu? Hier heißt es, dass er, nachdem er seine Hände gewaschen hat, begann er mit seinen Falten. Das bedeutet, im Körper, jeder von uns hat Bereiche, an die das Wasser nicht so leicht hingelangt. Okay? Du hast zum Beispiel eine Falte, unter deinen Achseln, damit ist gemeint, diese Stelle. Und das Wasser nicht, wenn du oben gießt, kann sein, die Stelle unter den Achseln bleibt trocken. Kann auch sein, dass eine Stelle zwischen deinen Oberschenkeln, zwischen den Oberschenkeln auch was trocken bleibt. Ja? Das heißt, oder vielleicht jemand hat auch an seinem Bauch eine Falte, ja, oder hat vielleicht in den Bauchnabel, vielleicht fließt nicht unbedingt Wasser hinein. Also das gemeint ist, der Prophet ﷺ hat sich Mühe gegeben, alle Stellen, wo Wasser nicht einfach hinfließt, nass zu machen. Okay? Und das zeigt auch, natürlich auch bei den Geschlechtsteilen, ja, gerade beim Männlichen, ist nicht unbedingt gegeben, wenn man sich von oben das Wasser über den Körper kippt. Also ihr dürft auch nicht denken, dass, wie gesagt, die Leute haben nicht damals Duschen gehabt, wo sie hunderte von Liter verwendet haben, um sich, sondern du kippst, wenn du ein Saar insgesamt benutzt, um deinen ganzen Körper zu waschen, da ist nicht viel getan, wenn du eine Handvoll Wasser über deinen Kopf machst. Dann tropft ein bisschen was runter und diese Tropfen musst du jetzt verreiben, dass sie überall hingelangen. Ja. Nur so kannst du auch den Ghusl dann wirklich vollziehen. Dann heißt es, wenn er dann beide Hände gewaschen hatte, streckte er sie nach einer Wand aus. Gemeint ist hiermit, dass er, a.s.w., sich in seiner Hand, wenn Unreinheit da war, gerieben hat an einer Wand oder am Boden, manche Überlieferungen, um eben das loszuwerden. Das sind, wie gesagt, natürliche Steine oder allgemein Stoffe. Ja, kann auch wenn man Not macht erfinderisch, wenn man in der Wüste ist und keine Seife hat, dann wird man schnell merken, es gibt auch andere Materialien, seine Hände zu waschen. Ja, aber entscheidend ist eben, du hast jetzt nur Wasser, du hast jetzt Unreinheit daran und das ist unangenehm und auch unangenehme Gerüche an der Hand. Wie wirst du sie los? Es gibt natürliche Möglichkeiten und manche davon sind an einem Stein zu reiben oder am Sand zu reiben und an Erde zu reiben. Eine Form der Reinigung. Kann man Seife stattdessen benutzen? Sicherlich kann man Seife stattdessen benutzen, aber ich sage immer, achte darauf, dass du die Sunna ab und zu umsetzt, damit du sie nicht vergisst, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Ja, dann anschließend vollzog er den Wudu und er goss Wasser über seinen Kopf. Das ist auch ein Hinweis darauf, die Sache mit, er hat Wudu gemacht, gemeint ist nicht, dass er Wudu gemacht hat, wie man normalerweise immer Wudu macht. Warum? Weil beim Wudu gieße ich kein Wasser über meinen Kopf, sondern der Kopf, der gehört zu den Bereichen, die benetzt werden, die befeuchtet werden. Was ist der Unterschied zwischen befeuchten, benetzen auf der einen Seite und waschen auf der anderen Seite? Im islamischen Sinne beim Ghusl und beim Wudu gemeint ist damit, benetzen versus nass machen, bedeutet einfach mit der feuchten Hand über etwas zu fahren. Wie du über deine Socken oder über deinen Turban oder über eine Schiene streichst. Waschen bedeutet, dass du Wasser auf ein Körperteil kippst und dann das Wasser erst verteilst. Ja, das bedeutet, gewaschen zu haben. Okay, und dann heißt es, und deswegen heißt es nämlich, er vollzog anschließend den Wudu und er goss Wasser über seinen Kopf. Also er streichte nicht über seinen Kopf, sondern er goss Wasser. Deswegen, du beginnst praktisch mit dem Wudu ganz normal, aber sobald du zur Stelle kommst, wo du normalerweise deinen Kopf Masch machst, das heißt ihn einreibst, statt dem Einreiben wäschst du deinen Kopf mit drei Mutt, einmal für die rechte Hälfte, einmal für die linke Hälfte, einmal für beide, ja, und dann wäschst du den restlichen Körper. Und manche Ulama sagen, dass man nach dem Kopf dann die Füße wäscht, wie beim Wudu. Und manche sagen, du machst es am Ende, die Füße am Ende, weil es auch so überliefert ist. Aber die Frage ist, hat er, alaihissalatu wassalam, die Füße am Ende erst gewaschen, weil es Sunna ist, sie am Ende erst zu waschen, oder weil er vielleicht gerade an einer Stelle stand, wo, wenn er jetzt da seine Füße waschen würde, sie wieder dreckig würden, aufgrund des Sandes oder der Erde, wo auch immer. Ja? Ihr wisst praktisch gesehen, wenn ich meinen Fuß wasche, dann möchte ich vielleicht direkt irgendwo meine Schuhe anziehen oder auf einen anderen Stein treten, damit sie sauber bleiben. Das sind zwei Ansichten, die unter den Gelehrten vorhanden sind. In der nächsten Überlieferung sagte Aisha radiallahu anha, und ihr seht, hier die Frauen, die Mutter der Gläubigen, sie sind diejenigen, die sich an diesem Thema am besten auskennen. Ja, deswegen sind sie diejenigen, die darüber uns am meisten auch berichten. Und wenn uns andere berichten, muss es nicht sein, dass sie es direkt vom Propheten erfahren haben, gehört haben, sondern es kann sein, dass manche, das über die Mütter der Gläubigen gehört haben und es dann von sich aus erzählen. Aisha radhiallahu anha sagte, wenn ihr wollt, kann ich euch den Abdruck der Hand des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam an der Wand zeigen, wo er hinschlug, wenn er den Ghusl wegen Janaba vollzog. In der nächsten Überlieferung von Maimuna radiallahu ta'ala anha, auch eine Mutter der Gläubigen, und sie ist die Tante mütterlicherseits von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Sie sagte, ich bereitete dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Wasser vor, damit er den Ghusl aufgrund von Janaba durchführen konnte. Und das ist ein schöner Hinweis darauf, wie eine rechtschaffene Ehefrau ihrem Ehemann bei einer Ibada unterstützend beiwirkt. Ich neigte das Gefäß so, dass Wasser auf seine rechte Hand floss. Er wusch sie zwei oder dreimal. Seht ihr hier? Als er selbst geschöpft hat, hat er mit der rechten in die linke Hand geschöpft. Richtig? Aber als ihm geschöpft wurde, wurde es in die rechte Hand geschöpft, weil dann ist die Gefahr nicht mehr da, dass er etwas an der Hand hat, wodurch er das Wasser verschmutzt, aus dem er später noch schöpfen wird. Er wusch sie zwei oder dreimal. Dann goss er etwas auf sein Geschlecht und wusch es mit seiner linken Hand. Dann schlug er mit seiner Hand auf den Boden und wusch sie. Das ist, was Schlagen gemeint ist, mit Abreiben. Ja, Abreiben. Dann spülte er Mund und Nase aus, wie beim Wudu. Dann wusch er sein Gesicht und seine beiden Hände und goss Wasser auf seinen Kopf. Sein Gesicht ist klar, seine beiden Hände. Im Arabischen ist das Wort Yad bezeichnet den gesamten Bereich ab Fingerspitzen bis zur Schulter. Ja, das Gesamte ist Yad im Arabischen. Manchmal meint man den gesamten Bereich, manchmal meint man ihn nur bis zu den Ellbogen, wie beim Wudu, und beim Fardteil. Ja? Und manchmal meint man nur bis zu den Armgelenken, oder den Handgelenken meine ich, wie beim Wudu, beim Sunnatteil. Da habt ihr es schon. Okay? Und deswegen gemeint ist aber an dieser Stelle, wie es, an, wie es im Koran ja eindeutig heißt, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Das heißt, wascht eure Hände bis zu den Ellbogen. Das ist eindeutig der Fall, dass es hier bis zu den Ellbogen geht. Aber noch einmal, ich will noch darauf hinweisen, der Sunna-Teil am Anfang des Wudu, das heißt der freiwillige Teil, ist, dass man die Hände bis zu den Handgelenken wäscht dreimal. Dann wäscht man aber sein Gesicht, was Fard ist, das heißt, was unbedingt der Bestandteil ist, des Wudu. Und wenn man jetzt die Hände wäscht, wäscht man sie von den Fingerspitzen bis zu den Ellbogen und dreimal nach gemäß der Sunna. Aber einmal ist der Fardteil insgesamt von den Fingerspitzen bis zu den Ellbogen. Das heißt, wenn man diesen Teil falsch macht, ist der Wudu falsch. Aber wenn man den ersten Teil auslassen würde, wäre der Wudu immer noch deswegen nicht falsch. Tayyib. Dann spülte er, Entschuldigung, dann wusch er sein Gesicht und seine beiden Hände und goss Wasser auf seinen Kopf und seinen gesamten Körper. Dann ging er etwas beiseite und wusch seine Füße. Das ist die Version von Maimuna radiallahu anha, wo es nämlich ausdrücklich heißt, dass er die Füße am Ende gewaschen hat. Und dann ist eben die Frage, warum machte er das? Naja, manche Leute haben gesagt, die Tatsache, dass er etwas beiseite ging, weist ja gerade darauf hin, dass er nicht in der Pfütze, wo er sich gewaschen hat, seine Füße auch waschen wollte, sondern woanders waschen wollte. Und Allah weiß am besten Bescheid. Deswegen, ob man so macht und so macht, Alhamdulillah, die Sache ist nicht so streng. Als ich ihm dann ein Handtuch geben wollte, nahm er es nicht an und schüttelte das Wasser von seinem Körper ab. Das ist die Frage, die Gelehrten sind unterschiedliche Ansicht darüber, ob es Sunna ist, sich abzutrocknen nach dem Russen oder eben nicht. Gucken wir uns mal an. Sulaiman ibn al-A'mash erzählte diese Überlieferung Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, dem berühmten Faqih. Er sagte, sie fanden das Verwenden von Tüchern nicht schlimm, nur mochten sie nicht, dass es zur Gewohnheit wird. Das war sein Kommentar dazu. Abu Dawud, rahimahullah, sagte, Musaddad sagte, ich fragte Abdullah ibn Dawud, rahimahullah, mochten sie nicht, dass es zur Gewohnheit wird? Er sagte, so ist es. Und so habe ich ihn in meinem Buch vorgefunden. Das heißt also, so habe ich den Hadith in meinem Buch vorgefunden, den ich das Buch, das ich überliefere. Entscheidend ist, das ist halt die Frage, ne? Die Tatsache, dass er das Handtuch nicht genommen hat, manche Gelehrte sagen, das ist ein Beweis dafür, dass es keine Sunna ist, sich nach dem Russel abzutrocknen, sondern man lässt sich von alleine trocknen. Andere Gelehrte haben genau das Gegenteil gesagt. Wie kommen sie darauf? Sie sagen, die Tatsache, dass Maimuna radiallahu anha nach dem Russel automatisch zu ihm ging, um ihm ein Handtuch zu geben, weist darauf hin, dass er es normalerweise immer zu machen pflegte. Nur in diesem Fall hat er es abgelehnt. Okay? Und offensichtlicher ist es aber, dass es Sunna ist, das Wasser abtrocknen zu lassen, wie es, worauf diese Überlieferung hinweist. Und die Begründung hier kann ein Grund sein, dass man, warum man das macht. Aber natürlich, wenn es einen Grund gibt, sich abzutrocknen, weil es eben kalt ist oder weil man sich schnell anziehen möchte oder ähnliches, das spricht natürlich überhaupt nichts dagegen. Aber es ist halt so, wenn der Prophet ﷺ das gemacht hätte, dann würden die Leute es ihm nachmachen als eine Form der Sunna. Und wenn es aber keine ist, dann käme es hier zu einer Hinzufügung der Religion. Das kann eben sein, dass der Prophet ﷺ manchmal Sachen deswegen unterlassen hat. Und auch manche Khulafa radiallahu anhum haben Dinge unterlassen zu tun, aus Angst davor, dass andere ihnen nachmachen. In der nächsten Überlieferung heißt es, Shu'ba sagte, wenn Ibn Abbas den Russen aufgrund von Janaba durchführen wollte, goss er 7-mal mit seiner rechten Hand Wasser in seine linke. Dann wusch er sein Geschlecht. Einmal hatte er vergessen, wie oft er schon gegossen hatte. Da fragte er mich, wie oft habe ich schon gegossen? Ich sagte, ich weiß nicht. Er sagte, wie bitte? Warum weißt du das nicht? Dann wusch er sich normal zum Salah und dann goss er Wasser über seinen gesamten Körper und sagte, so habe ich den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sich reinigen sehen. Okay, diese Überlieferung ist an sich unauthentisch. Deswegen halten wir uns jetzt nicht lange auf über das siebenmalige Waschen, weil wenn es nicht authentisch ist, dann ist es auch nicht so relevant. Und selbst wenn, dann ist das, was der Prophet gemacht hat für uns, das wirklich Relevante. Aber wenn wir davon ausgehen, dass diese Geschichte so stattgefunden hat, dann ist es ein Ausdruck, warum weißt du das nicht wortwörtlich? Heißt es, hast du etwa keine Mutter? Das ist der eigentliche Ausdruck. Und eine Art, ihr wisst, Ibn Abbas, diese Überlieferung ist ja erst später. Hier war er schon ein Imam, ein Gelehrter, der die Menschen unterrichtet hat in der Sunna. Und wenn er etwas vormacht und eine Person bei ihm ist, um zu lernen, ja, und er merkt, er konzentriert sich nicht darauf und achtet nicht darauf, wie Ibn Abbas jetzt die Sunna umsetzt, ja, dann verschwendet der Gelehrte seine Zeit mit diesem Schüler. Ja. Und deswegen hat er ihn hier, inshallah, konstruktiv kritisiert. Das heißt, wenn er schon bei einem Gelehrten ist, soll er auch dann bitte aufmerksam sein, weil wie sonst soll denn die Sunna weitergetragen werden? Damals gab es kein WhatsApp, wo man das dann verbreitet hat, oder ein Kopierer oder ein Aufnahmegerät. Dort haben die Leute geschaut, wie handelt er, a.s.w. Ich merke es mir und gebe es weiter. Wenn du nicht mal mitzählst, was er macht, dann wie willst du es nachher dann überliefern und weitergehen? In der nächsten Überlieferung von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, heißt es, zu Beginn waren 50 Gebete Pflicht. Und auch, dass man sich beim Ghusl aufgrund der Janaba 7-mal waschen muss. Ebenso die Kleider, wenn Urin daran kam. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, bat so lange um Erleichterung, bis man nur 5 Gebete verrichten musste, sich beim Ghusl aufgrund von Janaba nur einmal waschen musste und auch die Kleider, wenn Urin daran gelangte. Diese Überlieferung, abgesehen von ihrer Überlieferungsschwäche, ist aber inhaltlich korrekt. Warum? Weil tatsächlich braucht man sich für Ghusl nur einmal waschen. Und tatsächlich braucht man auch seine Kleider vom Urin nur einmal waschen, sofern der Urin dadurch weggeht, wie jede andere Najasa auch, bis auf die Najasa des Hundes, weil da ist 7-mal überliefert worden. Und die Sache mit den 50 Gebeten stimmt auch. Es ist um 9/10 reduziert worden auf 5 Gebete. Und deswegen, deswegen die Hadith-Gelehrten oder die Imame überliefern manche Überlieferungen, die inhaltlich bekannt sind. Ja? Und ihr wisst auch wenn ein Hadith da'if ist, auch wenn ein Hadith von den Hadith-Gelehrten als unauthentisch eingestuft worden ist, heißt es nicht, dass die Überlieferung nicht stattgefunden hat, wie es da steht. Ja? Sondern es ist einfach, der Imam sagt dir, jetzt fragst du dich natürlich, dann warum erwähnt er die Überlieferung überhaupt? Es kann viele Gründe haben. Ein Grund dafür ist, er will diese Überlieferung bewahren, denn es kann ja sein, dass ein anderer die gleiche Überlieferung oder die gleichen Hadith auch überliefert über eine andere Überlieferungskette, die vielleicht auch nicht so besonders authentisch ist, aber durch die gegenseitige Stärkung wird der Hadith dadurch authentisch. Ja, weil zwei schwache Überlieferungen können sich unter Umständen stärken gegenseitig, sodass die Überlieferung insgesamt authentisch ist. Das ist, wenn der Hadith-Gelehrte dann sagt, dieser Hadith ist Hasan li ghayrihi. Das heißt, der ist authentisch und er ist Hasan, das ist die schwächste Stufe der Authentizität, aufgrund anderer Überlieferungen, nicht aufgrund dieser Überlieferung an sich, sondern aufgrund anderer. Ja? Und da sagt der Hadith ja nicht, dass du denkst, ich habe diesen Hadith an sich als authentisch, nein, es geht im Vergleich zu anderen oder im Zusammenhang, Entschuldigung, mit anderen zusammen. Tamam. In der nächsten Überlieferung, Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhuma, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Janaba befindet sich unter jedem Haar, deshalb wascht die Haare und reinigt die Haut. Abu Dawud bemerkt dazu, er sagte, die Hadithe von Al-Harith ibn Wajih, das ist natürlich der Brief des Vorigen, die Hadithe, die von Al-Harith ibn Wajih überliefert werden, sind Munkar und er selbst ist daif. Also, diese Überlieferung ist unter vielen Leuten bekannt, dass sie sagen, auf Arabisch heißt es kullu sha'ratin inna tahta kulli sha'ratin janaba. Ja, unter jedem Herrchen befindet sich die Unreinheit. Die Überlieferung jetzt an sich ist unauthentisch. Das heißt, wir dürfen nicht sagen, der Prophet hat das gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Aber inhaltlich stimmt sie. Inhaltlich stimmt sie. Warum? Weil inhaltlich, du musst den gesamten Körper waschen. Also die Janabe geht erst weg, wenn du den gesamten Körper, also diese Janabe ist überall. Ja? Nur es ist eine Unreinheit im übertragenen Sinne, nicht eine Unreinheit, die man sehen könnte. Ja? Deswegen, man darf nicht sagen, der Prophet hat das gesagt, in diesem Wortlaut, aber inhaltlich ist ja klar, weil deswegen wäschst du ja den gesamten Körper, weil dadurch, nur dadurch geht die Janabe insgesamt weg. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man sagt, der Inhalt ist eigentlich richtig, nur der Wortlaut ist nicht authentisch über den Propheten überliefert, also darf man das auch nicht so wörtlich ihm sagen. Aber was lernen wir daraus? Das ist das Entscheidende. Du musst aufpassen, dass du seinen gesamten Körper wäschst. Denn der Prophet, als er nach dem Wudu Leute gesehen hat, an deren Fersen eine Stelle trocken geblieben ist, so groß wie ein Groschen, was hat er gesagt? Er sagte, وَيْنٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. Das heißt, wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer. Weil die Sonne hat geschienen und er sah, wie die Reflexion der Stelle, wo Wasser ist, war anders als die Reflexion der Stelle, wo der Groschen ist. Logischerweise, daran erkennst du, und die haben diese Sache ausgelassen. Und diese Sache ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Warum? Weil du sollst dir etwas tun. Und wenn du etwas zu tun hast und einen Befehl auszuführen hast, dann musst du es auch richtig machen. Das ist deine Verantwortung, das so zu machen, dass du von dieser Pflicht befreit bist. Okay? Dass du von dieser Pflicht befreit bist. Du kannst nicht nachher sagen, ja, ich habe es aus Versehen weggelassen. Das ist klar. Denkst du, die Sahaba haben das absichtlich weggelassen, diese Stelle? Mit Sicherheit nicht. Ja? Sondern sie waren eben vielleicht leichtsinnig. Sie haben nicht aufgepasst. Sie dachten, es wäre nicht so schlimm. Wir haben nicht darauf Acht gegeben. Nimm es, wie du willst. Aber auf sie lastet trotzdem die Schuld. Und das ist das Problem. Ja? Das heißt, es ist nicht so, dass man einfach immer sagen kann, ja, das habt ihr aus Versehen gemacht. Ja? Ich habe eine Amana genommen, habe aus Versehen die verloren, tut mir leid. So, ja, aber das Ergebnis erwartet dich trotzdem. Ja? Deswegen nicht immer ist man aus der Schuld befreit. Wir können uns davor schützen und bewahren. Und wenn dies natürlich für eine Stelle gilt, die so groß wie ein Groschen, was meint ihr, wenn ihr eine Person dann, Gott bewahre, ohne Wudu betet oder betet, ohne den Rüssel vollzogen zu haben, das ist natürlich umso schlimmer. Der vorletzte Hadith für heute, inshallah ta'ala. Ali radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer beim Waschen aufgrund von Janaba auch nur eine Stelle auslässt, die so groß ist wie ein Haar und diese nicht wäscht, wird mit ihm dies und das in der Hölle angerichtet. Ali radiallahu ta'ala anhu sagte, daraufhin kürzte ich meine Kopfhaare dreimal. Er pflegte seine Haare kurz zu schneiden. Diese Überlieferung auch unabhängig von ihrer Unauthentizität. Sie gibt aber inhaltlich dasselbe wieder wie in Sahih Bukhari und Sahih Muslim überliefert worden. Wie gesagt haben, die Sache mit dem Groschen, die ist authentisch überliefert worden. Deswegen unabhängig davon, es ist immer so, liebe Geschwister. Und das darf man auf die leichte Schulter nehmen. Wenn Allah Azzawajal etwas anordnet als Pflicht, dann steht dahinter eine bestimmte Strafe für diejenigen, die sich nicht daran halten. Und wenn der Prophet ﷺ auch noch droht und sagt, wehe denjenigen, die das und das machen, وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, dann ist die Sache noch umso schlimmer. Und diejenigen, deren Herzen deswegen nicht zittern, wenn sie solche Sachen machen und Angst davor haben, diese Pflicht zu verletzen, die haben das Problem. Ja, die haben das Problem. Sie müssen darauf achten, dass ihre Herzen wieder lebendig werden. Aber die Anordnung hat sich nicht geändert seit 1400 Jahren. Und in dieser Überlieferung, wenn sie authentisch sein sollte, hat Ali radiallahu ta'ala anhu seine Haare deswegen gekürzt, damit eben er sicher geht, dass das Wasser auch an seine Kopfhaut gelangt, weil er Angst hatte, dass er aufgrund seiner Eitelkeit vielleicht diese Anordnung des Propheten alaihissalatu wassalam vernachlässigt. 98. Kapitel besteht aus einem Hadith. Dort heißt es, nach dem Ghusl den Wudu vollziehen. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegt den Ghusl zu vollziehen, zwei Rak'a zu beten und das Morgengebet. Und dann das Morgengebet. Ich denke nicht, dass er nach dem Ghusl noch einmal den Wudu verrichtet. Also das Kapitel nach dem Ghusl den Wudu vollziehen, gemeint ist eben als Frage, soll man das machen oder soll man das nicht machen? Weil die Frage stellt sich, wenn ich beten will, mache ich den Wudu und bete. Tayyib, wenn ich Junub bin, im Zustand der Janaba bin, reicht es dann aus, den Ghusl zu vollziehen und dann zu beten? Oder muss ich den Wudu trotzdem noch vollziehen? Das ist die Fragestellung, die dahinter steckt. Ja? Und die Antwort hast du in diesem Hadith. Sie sagte, ich denke nicht, dass er das gemacht hat. Mit anderen Worten, du musst davon ausgehen, dass er es nicht gemacht hat, sondern hat den Ghusl vollzogen. Und wenn man den Ghusl vollzogen hat, dann bei den allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, darf man ein Gebet verrichten, ohne den Wudu extra noch einmal zu vollziehen. Und der Beweis, der Textbeweis ist im Koran. Allah sagte, in kuntum junuban fattaharu, yani fahtasilu. Das heißt, wenn ihr junub seid, dann wascht euch. Er hat nicht gesagt, dann vollzieht den Wudu und wascht euch oder wascht und vollzieht. Und nein, gemeint ist, die Ayah ist ja ein bisschen länger. Ja, die Ayah heißt am Anfang, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann macht das. Das heißt, dann vollzieht den Wudu. Und dann heißt es, aber solltet ihr Junub sein, in Klammern, und beten wollen, Klammer zu, dann macht den Ghusl. Okay? Und deswegen, das heißt, dann würde er sagen, dann macht den Ghusl, dann dürft ihr beten. Ja? Und deswegen, die allermeisten Gelehrten sagen, wenn man den Ghusl vollzogen hat, braucht man danach keinen Wudu noch einmal zu vollziehen. Egal, ob man das beabsichtigt hat oder nicht beabsichtigt hat. Das heißt, egal, ob ich beim Ghusl beabsichtigt habe, ein Wudu automatisch mitzuvollziehen oder nicht, spielt keine Rolle. Und das ist der Textbeweis im Koran, habt ihr gerade gehört. Der Textbeweis aus der Sunna habt ihr gerade im Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha gehört. Und der logische Beweis ist auch da, denn das, was du beim Wudu wäschst, wäschst du beim Ghusl sowieso. Sie sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam pflegte den Ghusl zu vollziehen, zwei Rak'a zu verrichten und dann das Morgengebet. Also zwei Rak'a zu verrichten, gemeint ist offensichtlich die Sunna vor dem Fardgebet am Morgen. Und diese Sunna hat der Prophet a.s.w. niemals ausgelassen. Weder wenn er in Medina zu Hause war, noch wenn er auf Reisen war, noch wenn er sein Morgengebet verschlafen hat, a.s.w. In allen Fällen hat er erst das Sunna-Gebet verrichtet und danach das Fardgebet. Sagen, die einzige Ausnahme, logischerweise, wann du das Sunna-Gebet weglässt, ist, wenn du kurz vor Sonnenaufgang beten möchtest, weil du zu spät aufgewacht bist. In diesem Fall natürlich verrichtet man kein Sunna-Gebet auf Kosten des Fardgebetes und macht sein Fardgebet. Und danach, wenn die Sonne mindestens um einen Speer aufgegangen ist, dann kann man sein Sunna-Gebet nachholen in diesem Fall. Und dann sagte sie entscheidend, ich denke nicht, dass er sallallahu alaihi wasallam nach dem Ghusl noch einmal den Wudu verrichtete. Und wenn sie das sagt, können wir auch wirklich, wie gesagt, davon ausgehen, warum? Weil wenn jemand sagen würde, man muss den Wudu vollziehen, dann sagen wir ihm, wo hat er das gemacht, a.s.w. Derjenige, der das sagt, muss den Beweis erbringen, dass er es gemacht hat. Jemand, der sagt, man braucht es nicht machen, braucht nichts beweisen. Ja, ich kann nicht die Abwesenheit der Handlung nachweisen, brauche ich nicht. Das ist, die Ausgangslage ist, dass nichts geschehen ist, dass nichts getan worden ist. Wenn jemand eine Tat behauptet, dann muss er das beweisen und sie sagt, ich denke nicht, dass es gemacht hat, also ich habe das nicht gesehen. Sollte jemand anders gesehen haben, dann wäre das ein Argument. So muss man, das muss man auch sehen. Ja? Sollte jemand anders, zum Beispiel, ich gebe euch ein anderes Beispiel, das passt zum gleichen Thema. Ja? Aisha radiallahu ta'ala sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat weder im Ramadan noch außerhalb von Ramadan mehr als 11 Raka nachts gebetet, zum Beispiel. Okay? So, jetzt haben aber andere überliefert, über den Propheten, dass er auch 13 Raka nachts gebetet hat. Andere haben überliefert, dass sie sogar 15 Rakat Nachtsgebet hatten. Alles ist authentisch überliefert worden. Ja? Was machen wir hier raus? Und sagen, ja, genauso wie hier, Aisha erzählt von dem, was sie gesehen hat. Wenn jemand was anderes gesehen hat, dann hat er ja mehr Informationen. Kann ja sein, dass er in einer Nacht etwas gemacht hat, was er in einer anderen Nacht nicht gemacht hat. Sie war eine von 9 Frauen. Also war er jede 9. Nacht bei ihr. Was hat er die anderen 8 Nächte gemacht, a.s.w.? Muss er nicht immer copy-paste sein, sage ich mal. Ja? Insofern, liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dem Volk verleihen, die Sunna des Propheten a.s.w. im Russen umzusetzen. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Das Thema des Russen ist immer noch nicht vorbei. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem 99. Kapitel und dem 251. Hadith. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.